Gleiches Geschlecht des Satans und der Sündenknecht. Du bist befreit durch Christi tröstendes Erscheinen von dieser Last und Dienstbarkeit. Jedoch dein dein verstockt Gemüte verschweigt, verleugnet solche Güte. Doch wisse, dass dich nach der Schrift ein allzu schärfer